Kundgabe 2270. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.03.1942. Herrschende Gewalt dem Volk entsprechend. Dem Willen des Stärkeren muss sich das Schwache fügen und vor seiner Gewalt sich beugen. Doch vor Gott ist dies nicht recht, denn er hat keinen der Menschen zum Richten und zum Herrschen über den Mitmenschen bestimmt, außer der Gewalt, die er über das Volk als Herrschende gesetzt hat, das nicht mehr fähig ist, sich die göttlichen Gesetze zur Richtschnur zu nehmen. Ein solches Volk benötigt ein Oberhaupt, das ihm vorschreibt, was es zu tun und zu lassen hat. Und es wird die herrschende Gewalt desto strenger gegen das Volk vorgehen, je weniger sich dieses an die Gesetze hält, die von Ewigkeit bestehen und deren Gesetzgeber Gott selbst ist. Jedoch ist auch dieser herrschenden Gewalt von Gott aus geboten, in Liebe ihres Amtes zu walten. Und so sie sich daran hält, wird ihre Regierung gerecht sein und das Volk so leiten, dass es von selbst wieder zur Zucht und Ordnung zurückkehrt und eine strenge Regierung nicht mehr benötigt, also auch von ihr befreit wird. Ist aber das Volk gänzlich lieblos geworden, so wird es auch eine gänzlich lieblose Oberherrschaft haben, die wieder das Volk drangsaliert, oft bis zur Unerträglichkeit, und doch von Gott dies zugelassen wird, auf dass ein solches Volk noch zum Erkennen komme. Es ist zwar nicht nach dem göttlichen Willen, dass sich eine Macht Übergriffe erlaubt, die gegen jegliches Liebesgebot verstoßen. Und alles, was gegen den göttlichen Willen verstößt, wird auch entsprechend sich auswirken. Es müssen die Menschen wissen, was recht ist vor Gott. Und sie müssen daher jede Handlung verabscheuen, die deutlich sichtbar das Wirken einer gottgegnerischen Macht erkennen lässt. Sie dürfen nicht selbst zustimmen oder die Handlungsweise derer gutheißen, sondern sie müssen dafür Sorge tragen, dass nach Möglichkeit die Lieblosigkeit verringert wird. Sie müssen Sorge tragen, dass der gottfeindlichen Macht keine Gelegenheit gegeben wird, ihre Kraft und Macht entfalten zu können. Also müssen die Menschen sich selbst in der Liebe erziehen. Dann wird auch die strenge Oberherrschaft keine lange Dauer haben. Denn Gott nimmt sie wieder, so sich die Menschen so weit selbst gestalten, dass sie eine strenge Regierung nicht mehr benötigen. Umgekehrt aber wird der Druck durch eine irdische Gewalt immer stärker werden, je weniger sich die Menschen in der Liebe üben. Und ein Volk, das gänzlich lieblos geworden ist, wird schwerlich eine Erleichterung zu erwarten haben. Es wird sich unter die herrschende Gewalt fügen müssen, zu seinem Leidwesen. Denn Lieblosigkeit löst wieder Lieblosigkeit aus. Und ein solches Volk wird schwerlich zur Zucht und Ordnung gelangen. Amen.